Abschnitt 3 aus Bauern-ABC. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bauern-ABC von Franz Graf von Pocky. C. Christentum. Seit der liebe Gott zur Erlösung der Menschheit durch seinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland, das Christentum auf diese Erde gesandt hat, sollten wir auch christlich leben und uns fleißig und getreulich an die Gebote halten, die uns der Erlöser unmittelbar während seines Lebens auf Erden oder mittelbar durch die von ihm gestiftete heilige Kirche gegeben hat. Aber mit dem christlichen Leben ist es so ein eigen Ding, und wie in den Städten so auf dem Lande draußen, meinen nicht eben die wenigsten, damit sei es abgetan, dass einer Sonn- und Feiertags in die Kirche geht zu Amt und Rosenkranz, an den gebotenen Tagen die Fasten hält und etwa einmal des Jahres, weil man's tun muss, zur Beicht und Kommunion sich einfindet. Nun wäre das wohl Recht und Pflicht, wie sich von selbst versteht, aber damit allein ist's auch nicht schon christlich gelebt. Wer nur in der Kirche ein Christ ist und nicht auch im Haus, auf dem Feld und überall, das heißt, wer die Religion nicht lebendig im Herzen hat, dessen Christentum kaufe ich nicht teuer. Will euch nur ein Beispiel anführen, wie es oft zugeht in einer sogenannten christlichen Gemeinde. Wenn sonntags früh zum Hochamt läutet und die Glocken gar hell und lieblich über Wald und Flur klingen, sieht man's wohl mit Freuden, wie alles zur Kirche zieht. Durch die Felder her wogt's wie bunte Blumen, die der Wind bewegt. Dort kommen ein paar aus dem Buchenwald heraus, da drüben Weib und Kinder von dem Einödhof, dieweil den Mann das Haushüten trifft. Wieder einen anderen Weg her eilen Knecht und Dirn. Kurz, von allen Seiten her geht man Gott zu gefallen. Bald steht ein Häuflein hier und dort vor dem Gotteshaus oder dem Wirtshaus, das zumeist nicht weit von der Kirche abgelegen. Denn wo unser Herrgott sein Haus gebaut, da hat auch der Teufel gern sein Boutique aufgeschlagen, wie ein altes Sprichwort sagt. Einige sind bei den Gräbern auf dem Kirchhofe und beten den ihrigen, die da still unter dem Gras liegen, ein Vater Unser. Alles wartet aufs Zusammenläuten. Der Herr Pfarrer kömmt aus dem Pfarrhofe herüber und die Messnerbuben blasen schon die Kohlen im Weihrauchfass an, dass sie vor der Sakristeitüre hin und her schwenken. Bald ist die Kirche voll und jeder faltet die Hände, weil's ebenso der Brauch ist. Geb Gott, dass auch an jeder sein Herz bei der Sache habe. Wenn nun bei der Predigt hier und da einer eingeduselt ist, so merken dafür die anderen besser auf und alles geht gut. Macht auch so mancher einen frommen Vorsatz unserem Herrgott zulieb. Nach dem Segen und wenn das Weihwasser gegeben, strömt's aus der Kirch. Will weiter nicht sagen, dass etwa gar ein oder anderer denkt, bin froh, dass es aus ist. Weiber und Kinder zieht's heim, die Männer und Burschen, nicht die wenigsten, aber ins Wirtshaus, um ein Maßel zu trinken, was wohl nichts Übles ist, wenn einer Durst hat und das Geld dazu, ihn zu löschen. Nun dauert aber bisweilen das Löschen länger als der Durst, dabei schiebt einer per Jux eine Kugel auf die Kegelbahn hinaus. Tun mir eins, heißt's. Nur um Pfennig. Der Vorschlag ist nicht schlecht und das Geklapper geht an. Die zum Essen nach Hause gegangen, kommen nachmittags wieder. Es wird immer lustiger. Anfangs ganz respektabel und heimlich. Allmählich werden die Köpfe warm. Da wird ein bisschen disputiert. Die Grobheit bleibt auch nicht aus. Da ist denn bald der Teufel auch dabei. Denn der setzt gern Kegel auf und's freut, ihn einzuschenken. Vom Streiten wird's ein Fluchen. Dann ein Stoß oder ein Preller und der böse Handel ist im Gang. Wenn's dann nur ein paar blutige Köpfe absetzt, darf man noch vom Glück sagen. Wie oft aber hat einer im Rausch und im Zorn schon sein Sackmesser gezogen und den anderen gestochen, dass der das letzte Mal beim Kegeln war. Und so hat denn der christliche Tag mit dem Kirchgang seinen Anfang gehabt und mit dem Totschlag geendigt. Und noch meint ihr, so ein Leben sei christlich? Plappert den Rosenkranz daher, ohne an was zu denken, als wie ihr dem Nachbarn etwas zum Tort antun könnt oder sonst einen sauberen Handel anzustellen. Die Knechte tun auch gar fromm beim Gebet läuten und freut sich mancher dabei schon aufs Fenstern. Und wie manche Bauern, die sich christliche Hausväter nennen, vertun ihr Hab und Gut nach und nach im Wirtshaus. Weniger oft von wegen des Trinkens, als weil sie die Arbeit nicht mehr freut, während die Bäuerin Schmalz und Mehl zusammenklaben muss, damit sie den Kindern und Dienstboten kochen kann. So kommt denn der sogenannte gute Christ durch sein unchristliches Leben gar auf die Gant. Ein mitleidiger Jud, einer von denen, wie sie im Lande herum alles gleich ausgeschnuppert haben, will heraushelfen, setzt ihn aber erst recht hinein und Not und Elend halten in dem christlichen Bauernhof ihren feierlichen Einzug, gar liebe Hausgenossen. Wie es dann weiters wird, das wisst ihr selbst und es bedarf keiner genaueren Explikation. Dies und dergleichen sind aber größtenteils nur die Folgen davon, dass die Leute meinen, es sei genug, so man nur in der Kirche ein Christ sei, das andere wird sich schon von selber finden. Da ist aber dieweil einer schlechter als die gottlosen Heiden, die ihre Religion besser in Ehren gehalten als wir erlöste Christen die unsere. Ein solches Christentum ist nur ein toter Glaube. Unser lieber Herr aber hat uns einen lebendigen Glauben hinterlassen wollen, der in Fleisch und Blut dringt, der uns durch und durch säuert wie die Hefe den Teig, wenn das Brot gut werden soll. Doch ihr haltet euch oft nur an die Form und damit meint ihr, sei's abgetan. Wenn aber das letzte Stündlein schlägt, da wird euch freilich heiß und kalt zugleich. Da heißt's: Holt mir den Pfarrer und das heilige Sakrament. Ist's wohl nicht zu spät mit der Umkehr und Einkehr? Das muss jeder selbst mit dem ewigen Richter abmachen. Besser aber ist's wohl, wenn einer als ein guter Christ seinen ordentlichen Weg vorher schon gegangen ist. So schwer ist's nicht und es kommt nur auf die Angewohnung an. Es ließ sich dann in dem C-Kapitel wohl noch gar vieles sagen, aber das kann euch euer Herr Pfarrer besser und schöner beibringen, denn es ist sein Beruf. Leider aber geht's oft bei einem Ohr hinein und beim anderen gleich wieder hinaus. Wie sich einer bettet, so liegt er, und wer sich ernsthaft in den Seelenspiegel schaut, der kann leichtlich herausfinden, wie es mit seinem Christentum steht, wenn er nicht etwa die Augen zudrückt und es nicht sehen will. Ende von Abschnitt 3.